In einem festlichen Akt tritt Hamburgs erster Bürgermeister zwei Tage später im Rathaus vor die Presse. Olaf Scholz, der spätere Bundeskanzler, spricht von einem besonderen Tag für Hamburg. Er wolle den im Rathaus Anwesenden vorstellen, wie das Bild der Hafen City 2025-26 vollendet werden könnte. Nämlich mit einem Hochhaus vor den Elbbrücken, einem wirklich hohen Gebäude für Hamburg von 235 Metern und, wie ich überzeugt bin, einem hervorragenden Gebäude. Wie die Abstimmung zum Elbtower ablief, bei der die Siegner die Zusage für den Bau des Hochhauses erhielt, darüber schweigt die rot-grüne Regierung in Hamburg lieber, genauso wie sie bei den Cum-Ex-Ermittlungen um das hanseatische Bankhaus Warburg erst scheibchenweise mit der Wahrheit herausrückte. Nicht einmal die Frage, ob Scholz an der entscheidenden Sitzung der Hafen City GmbH teilgenommen habe, wollte man beantworten. Erst musste die Bild-Zeitung das Informationsrecht einklagen. Mit dem Ergebnis, Scholz war anwesend. Der Elbtower stammt vom Reißbrett des britischen Star-Architekten David Chipperfield. Mit ihm hat Benko bereits das Luxusressort Villa Eden am Gardasee realisiert und das Innsbrucker Kaufhaus Tirol gebaut. Für Hamburg zeichnet Chipperfield einen imposanten Counterpart zur Elbphilharmonie. Einen langen, leicht treppenförmig ansteigenden Riesen, der in seinen Dimensionen alles übertreffen soll, was in Hamburg bis dato gebaut wurde. Nach der Fertigstellung, so der Plan, soll der Elbtower eines der höchsten Gebäude Deutschlands sein. Über den Investor, die Siegner von René Benko, die in einem einstufigen Auswahlverfahren den Zuschlag erhielt, findet Scholz an diesem Festtag nur lobende Worte. Es sei ein hervorragendes Immobilienunternehmen, das bewiesen habe, sehr große Projekte stemmen zu können. Finanzstark, mit einem A-Plus-Rating und einem sehr guten Ruf bei seriösen Banken. Ein paar Jahre zuvor hatte René Benko das Alsterhaus übernommen. Doch das Projekt besitzt von Beginn an Gegner. In der Bevölkerung und in den Parteien, egal welcher Couleur. Selbst in den Fraktionen der regierenden Parteien SPD und Grüne gibt es Kritiker. Die Hamburger sorgen sich um ihr hanseatisches Hamburg. Kein Gebäude dürfte höher sein als die Kirchtürme, hieß es lange in der Millionenstadt an der Elbe. Andere finden Gründe für ihre Ablehnung in der Person Benkos. SPD-Politiker wie der Abgeordnete Markus Schreiber oder auch die linken Fraktion mit Heike Sudmann trauen dem Wunder-Wutzi einfach nicht. Sie verweisen auf seine Vorstrafe. Doch Benko weiß, wie er mit Gegenwind umzugehen hat. Die Siegner mandatiert das Hamburger Beratungsbüro Beust und Koll. Ein Griff ins oberste Regal der Strategieberatung, das Vorgehen besitzt System. Bei Berliner Bauvorhaben unterstützt Benko das Büro von Ex-Außenminister Joschka Fischer. In seinen Siegner-Obergesellschaften tummelt sich Österreichs Politprominenz von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer über Susanne Ries-Hahn, Vizekanzlerin AD. Wer baut, braucht die Stadtforderin und damit ein politisches Netzwerk. Der Gründer von Beust und Koll ist der Rechtsanwalt Ole von Beust. Von 2001 bis 2010 christdemokratischer erster Bürgermeister der Hansestadt und über alle Parteien hinweg bestens vernetzt. Schon im Auswahlverfahren zum Elbtower mischt Beuys und Koll mit, da allerdings noch bei einem Siegner-Konkurrenten. Später sichern sich Benkos Leute Ole von Beusts Netzwerk für die wichtige Phase der Baurechtschaffung, wie es im Juristendeutsch heißt. Die Berater sehen sich als Transmissionsriemen zwischen Politik und Wirtschaft. Wie das in der Praxis funktioniert? Durch persönliche Gespräche, eingestielt durch von Beust, später übernimmt Nicolas Hill, einst Jungstar der hamburgischen Politik, erst Senatsdirektor, dann Staatsrat, bis er 2017 in die Privatwirtschaft wechselt. Hill, ein sympathischer, schlauer Kopf und selbst vom politischen Gegner als sehr redlich eingestuft, vermittelt Siegners Immobilienchef Timo Herzberg Kontakte in die Politik. Zu den Regierenden wie zur Opposition und insbesondere zu den Elbtower-Gegnern. Herzberg spricht mit den Grünen, preist an, wie Siegner die Stadtentwicklung mit diversen Projekten vorantreibt, etwa Elbtower, Alsterhaus oder Gänsemarktpassage. Eine Werbeveranstaltung auf höchstem Niveau, dazu super seriös, super verbindlich, wie sich eine Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen im Nachgang erinnert. Auch die größten Gegner spricht Hill für Siegner an. Er redet mit den Linken, die von Beginn an mit Frontfrau Heike Sudmann gegen den Elbtower stehen, oder versucht bei den lautstarken, skeptischen SPD-Abgeordneten Schreiber und Matthias Petersen zu missionieren. Ziel immer: gegenseitiges Verständnis stärken, Widerstände für die Siegner minimieren.